Selbst den Nationalsozialisten ist diese ungeschickte Lobhudelei zu peinlich. 1935 produzieren sie für die Archive eine, wie sie meinen, gelungenere Version dieser historischen Aufnahme. Eine Geschichtsfälschung besonderer Art, eine Notlüge der Verlogenheit. Doch vergleichen Sie selbst. Hier die Fälschung.